nächste Schritt, um höher zu gehen im Geist, ist loslassen von all dem, was deine Seele in diesem Moment noch beschäftigen will. Der erste Schritt, um wirklich in dem dritten Himmel, da wo wir bestimmt sind zu leben als Christen an himmlischen Orten, um dorthin in deinem Geist und auch mit deiner Seele aufzusteigen, ist, alles, was dich in diesem Moment noch beschäftigen will, loszulassen. Jede Ablenkung, jeden komischen Gedanken, überhaupt, am besten überhaupt jeden Gedanken. Loszulassen. Loszulassen. Lass los, lass ganz los. Lass ganz los. Und entscheide dich jetzt in diesem Moment, auf nichts anderes zu schauen, wie auf Jesus, auf den Himmel. Weißt du, du bist mit deinem Körper hier auf der Erde in Filderstadt, aber ich sag dir, dein Geist ist an himmlischen Orten. Halleluja. Also lass mal einfach ein bisschen Filderstadt hinter dir. Das ist eine schöne Stadt, aber lass es trotzdem mal hinter dir. Lass einfach mal die lieben Menschen um dich herum. Lass es einfach mal hinter dir. Und schau einfach auf Jesus und lass dich mit ihm nach oben nehmen. So wie der Engel Johannes befohlen hat und gesagt hat, komm hier herauf. Komm hier herauf und ich werde dir zeigen. Ich werde dir Dinge zeigen. Ich werde dir Dinge zeigen aus einer anderen Perspektive. Ich werde dir Dinge zeigen aus einer anderen Ebene. Ich werde dir Dinge zeigen aus himmlischer Ebene. Ich werde dir Dinge zeigen aus himmlischer Perspektive. Wie von euch wollen aus himmlischer Perspektive sehen? Halleluja. Weißt du, dann lass einfach all das andere los. Lass all das andere hinter dir. Schau nicht mehr drauf. Bring deine Seele wirklich zur Ruhe. Ja, manchmal musst du lachen über all das, was deine Seele noch so beschäftigen will. Also gerade das, was dich gerade jetzt vielleicht noch so unbedingt beschäftigen wollte, gerade das nimmst dir einfach mal und sag mal, ha, ha, ha. Also die größte Sache, mit der du vielleicht hierher gekommen bist und die dich am meisten beschäftigt hat, vielleicht bist du noch total fixiert drauf und du sagst, Herr, da musst du aber ein Wunder tun in meinem Leben. Also du nimmst Herrschaft. Du nimmst Herrschaft, indem du lachst. Der im Himmel thront, lacht, Halleluja. Der an himmlischen Orte versetzt ist, lacht. Er lacht über diese Dinge, die die Seele manchmal so quälen wollen. Diese Sorgen, diese Ängste, diese Probleme, all diese Dinge, die dir deine Seele noch wiedergibt, wo du über alles Mögliche nachdenken sollst. Aber ich sag dir, du weigerst dich. Und stattdessen erkennst du, vor seinem Angesicht ist Freude in Fülle. Ha, ha, ha. Ein paar müssen noch mal, ein paar, zwei, drei Sachen, die noch in deinem Kopf so drin sind, muss mal drüber lachen, mal ganz kurz. Ha, ha, ha, ha, ha. Ha, ha, ha, ha, ha. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ja, ja, ja, das ist gut, das ist gut. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Jetzt wirf nochmal ganz bewusst im Geist, wirf nochmal bewusst Ballast ab. Wirf einfach bewusst Ballast ab, alles, was dich noch hindern will. Und jetzt wollen wir wirklich aufsteigen, jetzt wollen wir wirklich in himmlische Orte gehen. Jetzt wollen wir wirklich uns dort eins machen mit dem himmlischen Thronrat. Jetzt wollen wir uns eins machen mit der himmlischen Herrlichkeit. Jetzt wollen wir uns eins machen mit den himmlischen Heerscharen. Jetzt wollen wir uns eins machen. Wie der Hebräerbrief sagt, wir sind gekommen zu einem, zu Myriaden von Engeln. Wir sind gekommen zu einer himmlischen Stadt. Wir sind gekommen zu Zehntausenden von Engeln. Halleluja. Lass uns dorthin. Lass uns zum Berg des Herrn gehen. Lass uns aufsteigen im Geist. Halleluja. Lass uns im Geist und in der Wahrheit anbeten. Halleluja. Halleluja, Jesus. Sing den Namen wirklich in dem Bewusstsein dieser Autorität. die in diesem Namen ist. Sing es in die unsichtbare Welt. Sing es in deinen Körper. Sing es in deine Seele. In seinem Namen ist Autorität, in seinem Namen ist Herrschaft, in seinem Namen muss jedes Knie sich beugen, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde, jedes Partikel, jedes Materieteilchen, jede Zelle, oh, jedes Photon, jedes Neutron, jedes Quantenteilchen, jedes Stück Materie, jedes Teilchen muss sich beugen in dem Namen Jesu. Komm, lass uns nochmal singen. Yours is the kingdom. Oh, yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever. Amen. Oh, yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom. In seinem Namen ist die Autorität über jeden anderen Namen und in seinem Namen muss sich jede Zellenstruktur in deinem Körper beugen unter seinen Namen, unter seine Autorität. Halleluja, Halleluja. Ich habe wirklich den Eindruck, dass wir gerade jetzt erwarten sollen, dass durch die Kraft von Jesus Dinge im Körper sich auflösen, die nicht in deinen Körper kommen, gehören. Ich hab gesehen Knoten, ich habe gesehen Tumore, ich habe gesehen Schilddrüsenknoten, ich habe gesehen Ganglione, ich habe gesehen Überbeine, ich habe gesehen rausstehende Venen, ich habe gesehen Narben, ich habe gesehen einfach Krebstumore, die du sogar ertasten kannst, vielleicht sogar Dinge einfach, die nicht zu deinem Körper gehören, Dinge, die da nicht hingehören. Halleluja, Halleluja. Wie von euch sind bereit, wirklich die Autorität des Namens Jesus wahrzunehmen? Weißt du, nicht irgendwie nur so ein bisschen sagen, okay, ja, schauen wir mal, was passiert, schauen wir mal, was kommt. Nein, jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, jeder Knoten, jeder Tumor muss sich auflösen, wenn wir kommen in dem Namen Jesus, in dem Namen Jesus. Pass mal auf, wenn du etwas hast in deinem Körper, was du möchtest, dass es verschwindet, sei es Knoten, sei es Tumore, sei es Ganglione, Überbeine, Venen, was auch immer es ist, Narben, keine Ahnung, was du sonst hast, mit Metall, das irgendwo raussteht oder was auch immer, etwas, was sich auflösen soll in deinem Körper, dann gerade jetzt einfach, leg mal die Hand auf die Stelle, da wo das Ding ist, da wo das Ding ist, leg mal die Hand auf die Stelle. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wenn du nicht weißt, wo du deine Hand hinlegen sollst, leg es einfach auf den Kopf. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Jetzt pass auf, jetzt lass uns in Sprachen beten. Lass uns in Sprachen beten, weil da ist Autorität heute Nachmittag hier. Da ist große Autorität. Halleluja. Wie im Himmel, so auf Erden setzen wir den Willen Gottes durch. Wir gehen in Sprachen zu beten. Also nicht so ein harmloses Gebet, sondern wirklich so mit Entschiedenheit. Oh, mit Entschiedenheit. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vater, in dem Namen Jesu Christi. Oh, wir nehmen Autorität gerade jetzt. Wir nehmen Autorität über jedes Gewächs. Wir nehmen Autorität über jeden Tumor. Wir nehmen Autorität über jeden Knoten. Wir nehmen Autorität über jede vergrößerte Schilddrüse. Oh, wir nehmen Autorität über jede Schwellung. Oh, wir nehmen Autorität in dem Namen Jesus über Metall, das in den Körpern war. Wir nehmen Autorität über alles, was nicht in diese Körper hineingehört, hier in diesem Raum und über Livestream, in dem Namen Jesus. Und wir sagen jetzt, in dem Namen Jesus, ihr beugt eure Kniezellen, ihr hört die Stimme des Sohnes Gottes, in dem Namen Jesu Christi. Befehle ich euch jetzt, euch aufzulösen, zusammenzuschrumpfen, in dem Namen Jesus und diese Körper zu verlassen. In Jesu Namen, Zellen, sterbt ab, verlasst diesen Körper, raus aus diesem Körper jetzt in dem Namen und in der Autorität Jesu Christi, jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Jetzt nimm mal die Hand weg, nimm mal die Hand weg von der Stelle und bete weiter in Sprachen, bete weiter in Sprachen. Korrabassa kadanamando dodololo, ekadanabassanda korolobosanda dadada. Oh, danke Herr, danke Herr. Oh, danke Herr für Schrumpfungswunder gerade jetzt, Herr, für sofortige Auflösung, Herr. Sofortige Auflösung, Herr. Oh, sofortige Auflösung. Oh, Schrumpfung, Auflösung in dem Namen Jesus jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Oh, in Jesus' Name. In Jesus' Name. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, bet weiter in Sprachen, bet weiter in Sprachen. Karabasandaralabasikaranalala. Oh, es passiert überall im Raum, es passiert überall im Raum. Jetzt erkreist du es, jetzt erkreist du es. Du entscheidest dich jetzt, dich zu verabschieden von diesem Gewächs. Du entscheidest dich zu verabschieden und sagst, nicht mehr bei mir, nicht mehr bei mir, kein Anrecht mehr. Jesus Christus hat mich freigesetzt, das Blut Jesu hat mir vergeben, es hat mich gereinigt. Es gibt kein Anrecht mehr für irgendein Wachstum in meinem Körper, das da nicht hineingehört. In Jesu Namen, in Jesu Namen, wir nehmen Autorität. Wir sagen, Körper, kommt in die Ordnung Gottes, jetzt. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, oh, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, Halleluja, Halleluja, pass auf, und jetzt nimm einfach nochmal die Hand und fühl an der Stelle, wo vorher der Knoten war, da wo du vorher das spüren konntest, was da schrumpfen sollte, fühl einfach, schau, was passiert ist, Halleluja, wenn es kleiner geworden ist oder ganz verschwunden ist, dann wink einfach mal mit der Hand, sodass ich sehen kann, was Gott getan hat, da bei dir, Halleluja, wo noch, wink einfach mit der Hand, bei dir auch, Halleluja, da drüben auch, Halleluja. Halleluja, wo noch? Wing up da oben auf der Empore auch. Danke, Jesus. Wing up einmal mit der Hand, wenn du einfach jetzt merkst, dass etwas geschrumpft ist in deinem Körper. Wing einfach ganz weit mit der Hand. Ja, ich will es einfach sehen. Halleluja, da drüben. Wo noch? Wing einfach nochmal alle mit der Hand. Da hinten auch. Halleluja. Halleluja, danke, Jesus. Es passiert immer noch. Fühl einfach nochmal. Wenn du merkst, okay, es ist ein bisschen weniger geworden oder vielleicht denkst du, es ist noch nichts passiert, dann nimm nochmal die Hand weg und bete nochmal 5 Sekunden in Sprachen, weil wir nehmen jetzt Autorität, weil es geht um Herrschaft. Es geht um Herrschaft. Das Thema ist Herrschaft. Herrschaft in dem Namen Jesus. Herrschaftszeiten. Halleluja, in Jesu Namen. Oh, wir nehmen Herrschaft. Wir nehmen Herrschaft über jedes Gewächs, das nicht in diese Körper gehört. Wir nehmen Herrschaft über jedes Zellwachstum, bösartiges, gutartiges, wie auch immer artiges Wachstum, das nicht in diesen Körper gehört. Wir nehmen Autorität darüber jetzt in der Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Schrumpf zusammen. Oh, Metall, löst dich auf in dem Namen Jesu Christi jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Oh, verwandle dich in Knochensubstanz oder in was auch immer. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Wir nehmen Autorität, wir nehmen Herrschaft ein jetzt. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Noch eine halbe Minute in Sprachen beten. Jetzt in Jesu Namen, wenn ich bis 3 zähle, dann fühl nochmal und dann wink mit deiner Hand, wenn es entweder ganz weg ist, bei einigen wird es schon ganz weg sein. Halleluja. Aber auch wenn es begonnen hat zu schrumpfen, wink einfach auch mit der Hand. Ich zähle jetzt bis 3 in Jesu Namen. 1, 2. Oh, ja, ja. Oh, 3 in Jesu Namen. Jetzt schau, was passiert ist. Halleluja. Okay, Halleluja. Wink mit der Hand, wenn es bei dir kleiner geworden ist oder verschwunden ist. Wink mit der Hand. Ich möchte einfach mal sehen. Ich möchte durchzählen. 1, 2. Wo noch? Da drüben in dem Bereich. Wo noch? Wink einfach mit der Hand. 3. Halleluja. Wo noch? Da drüben in dem Bereich. Okay, in dem Bereich noch jemand? Okay, hier 4. Da hinten 5. Da 6. Wo noch hier in dem Bereich? Da 7. Da 8. Halleluja. Wo noch? Wink einfach mit der Hand. Da oben auf der Empore. 9, 10. Halleluja. Danke, Jesus. Wo noch? Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Pass auf. Da auch. Halleluja, danke Jesus. 11, danke Jesus. Dahin 12, 13, Halleluja. Überall, es poppt auf, überall. Halleluja, Halleluja. Pass auf. Wenn du merkst, dass das, was vorher da war, jetzt verschwunden ist, einfach ganz schnell, komm nach vorne und erzähl, was passiert ist. Ganz schnell, gib einfach ein Zeugnis, was passiert ist. Weil wir wollen einmal das hören, auch für die anderen. Bei dir ist es vielleicht ein bisschen geschrumpft, schon ein Stück weit geschrumpft. Weißt du, hab den Glauben, es wird vor uns ganz verschwinden. Wenn es begonnen hat, dann wird es auch vor uns ganz verschwinden. Aber die, wo es schon ganz verschwunden ist, gib einfach mal kurz Zeugnis, was passiert ist. Halleluja, komm einfach hierher. Halleluja, was ist passiert? Also ich hatte eine Krampforder und damit auch verbundene Beinschwellung und Schmerzen. Die sind vollständig weg. Wow. Das heißt, du hast sie fühlen können. Ja, das heißt, da war es dick, oder wie? Da war es dick. Und jetzt ist es weg. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Herzlichen Glückwunsch. Wer war das andere? Wer wollte was erzählen? Was ist bei dir passiert? Ich spüre, dass das ein wenig kleiner geworden ist. Was ist kleiner geworden? Ich glaube, das war Krebs. Das war Krebs, okay. Und du merkst, dass es geschrumpft ist. Es ist ein bisschen kleiner geworden, ja. Ist kleiner geworden. Oh, ist kleiner geworden. Oh, ist kleiner geworden. Oh! Mein Vater hat Krebs besiegt. Halleluja. In Jesu Namen. Oh, fühl's nochmal. Wie ist denn jetzt? Ist jetzt noch kleiner. Bisschen vielleicht, ja. No, noch mal ein bisschen kleiner. Halleluja. Mein Vater hat Krebs besiegt. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, Jesus. Halleluja. Oh, Jesus. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Ah, ne, bei dir. Komm her. Halleluja. Jesus.

jetzt hat man für mich gebetet, mein Mann hat für mich gebetet und er hat zweimal für mich gebetet, ja, und ich habe immer da drauf gedrückt, weil da ist der Punkt, oder? Ja. Der Schmerz. Ja, ja. Jetzt komme ich da drauf, ich spüre nichts mehr. Wow, Halleluja, Amen. Danke, Jesus, Amen. Halleluja, komm, lass uns mal Jesus die Ehre geben für all die Wunder. Und auch für alle die, die ich jetzt nicht nach vorne gerufen habe, um euer Wunder zu bezeugen, es waren ja noch viel, viel mehr, die alle ein Wunder erlebt haben, schreibt uns einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Amen. Und jetzt sag mal noch mal zu deinem Nachbarn, du hast Herrschaft. Also das, darum geht es. Also in allen Bereichen unseres Lebens. Also das ist so wichtig. Also diese Botschaft musst du an diesem Wochenende bekommen. Amen. Weil du bekommst Freiheit für die Seele, du bekommst Heilung für den Körper und am Ende musst du von diesem Wochenende gehen in diesem Bewusstsein, egal in welchem Bereich. Also wir können nicht alle Bereiche abdecken während dieses Wochenendes, aber egal was auf mich zukommt, egal welcher Umstand, egal welche Situation, egal ob es Materie ist, egal ob es Zeit ist, egal ob es Seele ist, ob es Körper ist, was auch immer es ist, ich habe Herrschaft. Sag mal, ich habe Herrschaft. Halleluja. Weißt du, auch im Bereich Finanzen ist das wichtig. Also gerade jetzt in dieser Zeit ist so wichtig, dass die Söhne und Töchter Gottes sich bewusst sind, dass sie nicht unter dem System dieser Welt sind. Also die alte Schöpfung ist unter dem Finanzsystem dieser Welt. Das bedeutet, du gehst mit dem System dieser Welt. Wenn das System dieser Welt fällt, dann fällst du mit. Aber du bist nicht mehr unter dem System dieser Welt, sondern du bist eine neue Schöpfung. Amen. Du gehörst bereits in eine andere Welt. Und diese neue Schöpfung hat Autorität auch über Finanzen. Amen. Soll ich es dir beweisen? Ein kleines Teaching noch dafür. Halleluja. Weil das ist wichtig auch, gerade in dieser Zeit. Ganz, ganz wichtig. Also du musst rausgehoben sein aus dem System dieser Welt. Dein ganzes Denken darf nicht vom System dieser Welt bestimmt werden. Halleluja. Jesaja 60, Vers 1. Wer kennt Jesaja 60, Vers 1? Steh auf! Sei Licht, okay? Kennst du, ja? Denn dein Licht ist gekommen, die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde, dunkel die Völkerschaften. Aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und jetzt kommt es, ich springe zu Vers 5. Er spricht zu denen, deren Herrlichkeit gekommen ist. Und er sagt, dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird beben und weit werden, denn die Fülle des Meeres wird sich zu dir wenden, der Reichtum der Nationen zu dir kommen. Kommt dir das bekannt vor? Wir haben vorher die Stelle, ganz am Anfang hatten wir diese Stelle, Haggai 2, wo es heißt, größer wird die Herrlichkeit des zukünftigen Hauses sein, als die des früheren. Wie heißt es im Satz davor? Mein ist das Silber und mein ist das Gold. Offensichtlich hat Leben in der Herrlichkeit Gottes etwas damit zu tun, dass du nicht mehr sozusagen der Sklave der Finanzströme dieser Welt bist, sondern im Gegenteil, hier heißt es, die Fülle der Nationen, der Reichtum der Nationen wird zu dir kommen. Das heißt, in der Herrlichkeit wirst du sozusagen zu einem Anziehungspunkt für die materiellen Ressourcen dieser Welt. Hast du dir das schon mal bewusst gemacht? Sag mal, ich bin ein Anziehungspunkt für die materiellen Ressourcen dieser Welt. Warum? Weil die Herrlichkeit auf mir ist, weil die Herrlichkeit in mir ist und weil die Herrlichkeit um mich herum ist. Mein ist das Silber und mein ist das Gold. Hier heißt es, der Reichtum der Nationen wird zu dir kommen. Eine Menge Kamele wird dich bedecken. Ja, die Kamele von damals sind die Mercedes von heute. Ja. Amen. Eine Menge der Kamele wird dich bedecken. Junge Kamele von Midian und Eva. Interessant, von Midian und Eva. Das waren heidnische Völker, also Nichtgläubige. Der Reichtum der Nichtgläubigen kommt dahin, wo die Herrlichkeit Gottes ist. Hier heißt es, sie alle werden aus Saba kommen. Gold und Weihrauch tragen sie und sie werden das Lob des Herrn fröhlich verkünden. Alle Schafherden von Kedar werden sich zu dir versammeln. Was sind die Schafherden von damals? Das sind die Häuser von heute und die Pools und die Yachten und was auch immer. Alle Schafherden von Kedar werden sich zu dir versammeln. Die Widder Nebajots werden dir zu Diensten stehen. Mir zum Wohlgefallen werden sie auf meinen Altar kommen. Und das Haus meiner Herrlichkeit werde ich herrlich machen. Amen. Halleluja. Halleluja. Noch zwei Bibelstellen dazu, weil ich musste das geben. Halleluja. Zwei Bibelstellen dazu. Sprüche 13, 22. Weil das müssen wir in dieser Zeit als Leib Christi, wir müssen es total drin haben. Das muss unser Bewusstsein sein. Halleluja. Sprüche 13, was war's? 22. Sprüche 13, 22. Da heißt es, der Gute vererbt auf Kindeskinder, aber das Vermögen des Sünders wird aufbewahrt für den Gerechten. Mit anderen Worten, da draußen sind Vermögen aufbewahrt, die jetzt noch unter der Kontrolle der Sünder sind, also derer, die Gott nicht kennen oder sogar gegen Gott gehen. Das sind Vermögen unter ihrer Herrschaft, aber es wird einen Herrschaftswechsel geben, sagt das Wort Gottes. Die Reichtümer der Nationen fließen dahin, wo die Herrlichkeit Gottes ist. Amen. Halleluja. Der Reichtum der Sünder ist aufbewahrt für dich. Noch eine Stelle dazu, damit du es wirklich glaubst. Prediger 2, Vers 26. Denn dem Menschen, der vor ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Erkenntnis und Freude. Halleluja. Das ist schon mal gut. Amen. Sag mal für mich, die Freude, die Weisheit und die Erkenntnis. So, und jetzt pass auf. Dem Sünder aber, für den hat er auch was, dem Sünder aber gibt er das Geschäft einzusammeln und aufzuhäufen, um es dem abzugeben, der vor Gott wohlgefällig ist. Amen. Halleluja. Sag mal, danke Jesus. Weißt du, ich glaube, dass bevor Jesus wiederkommt, wird der Leib Christi nochmal einen gewaltigen Reichtumstransfer erleben. Warum glaube ich das auch? Unter anderem auch deswegen, weil, also wegen den Bibelstellen, die ich dir gerade schon zitiert habe, aber auch deswegen, weil das Alte Testament, der Alte Bund, ein Vorschatten ist auf den Neuen Bund. Und es gab bisher nur ein Volk in der Geschichte der Menschheit, das genau das erlebt hat. Und dieses Volk war das Volk Israel. Amen. Kennst du die Geschichte, als das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist? Amen. 2. Mose 12, Vers 35. Was hat Gott ihnen gesagt? Gott hat ihnen einen Auftrag gegeben und sie haben diesem Auftrag gefolgt. Bevor sie aus Ägypten ausgezogen sind, heißt es, und die Söhne Israel hatten nach dem Wort des Mose getan und sich von den Ägyptern, also von denen, die nicht zum Volk Gottes gehören, silberne Schmuckstücke und goldene Schmuckstücke und Kleidung erbeten. Dazu hatte der Herr dem Volk in den Augen der Ägypter Gunst gegeben, sodass sie auf ihre Bitte eingegangen waren. So plünderten sie die Ägypter aus. Shakarapakapapapapa. Halleluja. Also ich glaube nicht, dass es der Wille Gottes ist, dass die Reichtümer dieser Welt in allen möglichen Schweizer Banken aufgehäuft sind oder auf allen möglichen Konten von irgendwelchen Leuten, die es für irgendwelche nichtigen Sachen ausgeben oder für alle möglichen sinnlosen antichristlichen Projekte oder was auch immer, sondern ich glaube, dass da draußen Reichtümer und Vorräte und Schätze aufbewahrt sind, wo wir als Söhne Gottes nur unsere Hand drauflegen müssen im Geist. Verstehst du? Ich tue dich jetzt nicht zum Bankraub auffordern. Ja. Nicht, dass du jetzt bei der Schweizer Bank auftauchst und sagst hier, der Pastor hat mich geschickt, bitte alles zu mir. Aber es ist im Geist, wir müssen unsere Hand da drauflegen und wir müssen sagen, hey, jetzt ist die Zeit, in der die größere Herrlichkeit sich offenbart. Die Söhne und Töchter Gottes stehen auf und wir sagen, die Schätze der Sünder, der Reichtum der Nationen ist aufbewahrt, um in dieser letzten Zeit die Bewegung Gottes zu finanzieren, die größte Ernte zu finanzieren, die diese Welt je gesehen hat. Die Gründung von Zentren der Herrlichkeit, den Aufbau von starken Gemeinden, Werke der Barmherzigkeit, Werke der Liebe, Werke, die Israel segnen, was auch immer, Werke, die Mission finanzieren. Der Reichtum der Sünder ist genau dafür aufbewahrt. Amen. Er ist dafür aufbewahrt, um dich zu finanzieren. Weil wenn du das tust, was Gott sagt, dann finanziert er dich. Was Gott in Auftrag gibt, bezahlt er. Wenn er das in Auftrag gegeben hat, was du jetzt tust, dann kannst du sicher sein, dass du finanziert wirst. Amen. Egal woher, Gott hat alle möglichen Möglichkeiten. Wir haben schon so viele außergewöhnliche Wunderberichte bekommen von Leuten, die auf Arten und Weisen Geld bekommen haben, das du dir gar nicht vorstellen kannst in deinem Verstand. Also, weil Gott kann alles. Er ist der, der die Ströme des Reichtums dirigiert. Amen. Alles steht und fällt damit, dass wir unsere Position einnehmen. Halleluja. Also pass mal auf, das will ich auch noch aktivieren in unserer Mitte. Pass mal auf, wie machen wir das? Pass auf, wir machen es so. Als erstes, weil wir nehmen eine Sammlung ein jetzt, das machen wir. Aber wir nehmen nicht nur eine Sammlung ein, sondern wir wollen uns mit dieser Sammlung auch bewusst positionieren, wirklich als Söhne und Töchter Gottes und damit sagen, jawohl, der Reichtum der Nationen kommt dahin, wo die Söhne und Töchter Gottes sind. Das heißt, ich möchte einfach, dass du jetzt den Heiligen Geist fragst, Heiliger Geist, zeig mir einfach, welchen Betrag ich nehmen soll, um symbolisch, das ist jetzt einfach symbolisch, also symbolisch meine Finanzen unter die Herrschaft deiner Herrlichkeit zu bringen. Amen. Weil da, wo die Herrlichkeit regiert und herrscht, da werden die Finanzströme der Welt sich öffnen. Amen. Da wird der Reichtum der Sünder dir zufließen. Das heißt, ich möchte einfach, dass du dich im Glauben positionierst, weil das ist tatsächlich das Beste, was du tun kannst, um dich zu positionieren im Glauben für die Finanzströme Gottes. Es ist einfach, sein Reich zu bedenken, indem du einfach ihn fragst und sagst, was kann ich säen? Und dann dieses Saatkorn nimmst und sagst, jawohl, mit diesem Saatkorn in meiner Hand positioniere ich mich. Ich sage, das ist ein Saatkorn in die Wahrheit des Wortes Gottes hinein. Mit diesem Saatkorn bezeuge ich meinen Glauben, dass der Reichtum der Nationen mir zuströmt. Dahin fließt, wo Gott verherrlicht wird. Ja, natürlich vorausgesetzt, dass du das machst, was Gott will, dass du machst. Ja, klar. Okay. Ja, also er wird es nicht, keine Ahnung. Ja, also, du weißt, was ich meine. Okay. Aber du positionierst dich mit diesem Saatkorn und sagst, okay, mit diesem Saatkorn nehme ich meine Position ein für oder als Sohn Gottes. Hier stehe ich im Zentrum der Herrlichkeit des Vaters, im Zentrum der größeren Herrlichkeit Gottes. Und ich sage, ich bin ein Herr über Finanzen. Amen. Und deswegen alles, was du brauchst, er sagt ja in allem, alle Zeit, alle Genüge. Also er sagt nicht, dass er dir sinnlos Geld hinterher wirft, aber dass du in allem, alle Zeit, alle Genüge hast und überreich bist zu jedem guten Werk. Das sollte der Standard sein für jeden Christen. Das heißt, dass du, egal was du brauchst, egal was dir wichtig ist, du hast es zur Verfügung, was du finanziell brauchst, um es zu tun. Und du bist dazu darüber hinaus noch überreich. Das heißt, du hast noch genug, um jederzeit einfach die Projekte des Reiches Gottes, die Dinge, die Gott dir aufs Herz legt, Menschen, die du unterstützt, Menschen, die du segnest, einfach diese Dinge zu tun, ohne dass du dir überlegen musst, wo du es herbringst. Wie von euch wollen in diesem Standard leben? In allem, alle Zeit, alle Genüge. Halleluja. Okay, dann lasst uns jetzt Folgendes tun. Frag einfach jetzt den Heiligen Geist, mit welchem Saatkorn möchtest du, dass ich mich positioniere? Fühl dich dabei völlig frei. Ich habe das jetzt nicht alles gesagt, damit du jetzt mehr gibst oder irgend sowas, sondern ich möchte einfach nur das jetzt nehmen als einen Kontaktpunkt, dieses Saatkorn, ja, wo du einfach den Heiligen Geist fragst und sagst, Heiliger Geist, was möchtest du, dass ich jetzt symbolisch sähe, einfach in diese Verheißungen, die ich jetzt gehört habe und die ich im Glauben in Anspruch nehme. Ja? Wir wollen dann gemeinsam das im Glauben in Anspruch nehmen. Du hast die Möglichkeit, wenn du hier vor Ort bist, kannst du dein Bargeld in die Hand nehmen oder du kannst eine Verpflichtungserklärung unter deinem Stuhl dir schnappen, die kurz ausfüllen, die in der Mitte auseinanderreißen. Die eine Hälfte, die gibst du dann gleich, die andere Hälfte nimmst du mit nach Hause, überweist in den nächsten Tagen. Aber ich möchte einfach, dass du mit deinem Saatkorn in der Hand, egal was es ist, wenn du nichts auf dem Herzen hast, ist egal, stehst trotzdem auf, aber mit deinem Saatkorn in der Hand, steh einfach auf und wir wollen uns gemeinsam positionieren, einfach für diesen übernatürlichen Reichtumstransfer. Amen. Weil ich glaube, jetzt ist die Zeit dafür. Jetzt ist nicht die Zeit dafür, dass die Söhne und Töchter Gottes Angst haben ums Geld, dass sie Angst haben oder dass sie sagen, oh, ich kann nicht mehr so oft in den Gottesdienst kommen, weil das Benzin ist so teuer oder irgendwas. Also, dass du von nichts in diese Richtung in irgendeiner Weise zurückgehalten wirst oder eingeschränkt wirst. Nein, es ist nicht die Zeit dafür. Sondern jetzt ist die Zeit dafür, wirklich Gott zu glauben für den größten Überfluss im Haus Gottes, den es jemals gegeben hat. Ich sage dir, während die Welt auch finanziell vielleicht den Bach runtergeht, ich sage dir, nicht das Haus Gottes. Niemals das Haus Gottes. Amen. Niemals die Söhne Gottes. Amen. Man wird den Unterschied sehen. Du bist nicht normal. Deine Versorgungsquellen sind nicht normal. Weißt du, wir haben erlebt, dass Leute übernatürlich erlebt haben, dass sie die Scheine vermehrt haben in ihrem Geldbeutel. Gott kann alles. Amen. Gott kann einen Edelstein materialisieren, da wo du bist. Gott kann einen Goldbarren materialisieren, was auch immer. Gott kann alles. Gott kann übernatürlich dir was überweisen. Gott kann dir, das hatten wir auch schon alles, übernatürliche Überweisung. Ja, und dann leben die Leute von dem Konto runter und heben ab. Und ein Jahr später heben sie immer noch ab und es bleibt immer der gleiche Betrag auf dem Konto. Wie kannst du sowas erklären? Gott kann alles. Amen. Wir haben Herrschaft im Bereich des Geistes auch über die Finanzen.